Grüß Gott, Kinder. Ihr wisst doch, dass der Pumuckl Katzen nicht mag. Wahrscheinlich, weil er ein bisschen Angst hat, sie könnten ihn einmal fangen wie eine Maus. Er ist ihnen gegenüber eigentlich nur mutig, wenn er unsichtbar ist und da auch nicht sehr. Wie ihr nun vielleicht aus dieser Vorrede schon erratet, spielt in dieser Geschichte heute eine Katze eine große Rolle. Genauer, eine schwarze Katze mit zwei weißen Pfoten. Diese Katze saß im Hof, als der Meister Eder mit seinem Pumuckl gerade weggehen wollte. Weg, weg, weg, weg, weg. Geh zu, was hast du denn, narrisch? Eine Katze, eine Katze. Okay. Gehst du nicht gleich weg? No. Die wackelt nur mit den Ohren, statt wegzugehen. Na, lass doch sitzen. Was geht's denn dich an? Nicht die Katze geht mich was an, sondern meine Ruhe geht mich was an. Und der Hof geht mich was an. Das ist nämlich unser Hof und nicht ein Katzenhof. Also beruhige dich, die Katze tut dir gar nichts. Schau's nur an, was für nette weiße Pfoten hat. Katzenpfoten sind nicht nett. Katzenpfoten haben Krallen und Katzenkrallen fangen Mäuse. Liebe, liebe, schöne, kleine Mäuse. Ja, Gott sei Dank, Mäuse. In unserem Keller, da kannst du ruhig ein paar wegfangen. Und wer weiß, was Katzen noch alles fangen. Ja. Vielleicht fangen die Katzen sogar Kobolde. Nein, davon hat man noch nie was gehört. Da wärst du schon der Erste. Ja, ja, ich will aber nicht der erste katzengefangene Kobold der Welt sein. Jag die Katze fort. Aber das kann ich doch nicht. Vielleicht gehört die jemand im Vorderhaus. Oh, Schalk. Ja, Schalk, ein weiß Schwanzspitzel hat's auch noch. Das ist ja zu lustig. Das ist ja überhaupt nicht lustig. Ja, freilich, komm. Komm, geh zu. Jetzt geh weiter. Bis wir heimkommen, ist die Katze längst wieder weg. Ganz von allein. Ja, morgen ist sie ganz von allein wieder da. Und übermorgen auch. Und überhaupt mag ich niemand, der ganz von allein Sachen tut. Überhaupt niemand. Die Katze ließ sich von dem Gespräch nicht im geringsten draus bringen. Sie beschnupperte die Abfalltonnen, fand nichts und trottete dann weiter zu den Kellerfenstern. Der Meister Eder und sein Pumuckl aber gingen ihre Straße vor bis zu den Alleebäumen. Und an einem dieser Alleebäume hing ein weißer Zettel. Ah, da schau her. Da ist einmal wieder was verloren gegangen. Und es sucht jemand ein möbliertes Zimmer. Woher weißt denn du das? Na, weil da an dem Baum ein Zettel hängt. Was steht denn da drauf? 20 Mark Belohnung. Hab ich's nicht gesagt? Katze entlaufen. Schwarz mit zwei weißen Pfoten und weißer Schwanzspitze. Pumuckl, ja? Die suchen die Katze, die wir gerade gesehen haben. Ich habe aber in unserem Hof habe ich niemand gesehen, der die Katze sucht. Ich hätte mir die Katze gleich gegeben. Stell dir vor, dann hättest du auch gleich 20 Mark gekriegt. Warum hätte ich 20 Mark gekriegt? Weil es da steht, 20 Mark Belohnung, verstehst? Ah, weil es da steht, verstehst? Ah, jetzt stell dich doch nicht so dumm an. Was? Da ist jemanden, eine Katze davongelaufen, und weil der es wieder haben will, hat er den Zettel an den Baum hingemacht. Damit die Katze liest, dass sie verloren gegangen. Nein, die Katze kann doch nicht lesen. Ah, das wusste, die Katzen sind dumm! Nein, die sind nicht dumm. Und 20 Mark hat er demjenigen versprochen, der ihm seine Katz wiederbringt. Ach so. Du, pass auf, jetzt kehren wir gleich um und suchen die Katz. Ja, aber sag mal, ist 20 Mark, ist das viel oder wenig Geld? Oh, und 20 Mark? Ja, da kannst du dir einen Leberkäse kaufen. Ein Leberkäse? Der so groß ist wie du, ja. Oder 20 Tafeln Schokolade. Oh, das ist ja so ein Stoß. So groß wie du oder wir. Und auch so groß wie ich. Ja, oder ein Käse. So groß wie ich. Ja, oder 20 Flaschen Bier. 20 Mal so groß wie ich. Jawohl. Oder ein Berggürteln. Doppelt so groß wie du. Und das alles kann ich mir für eine Katze kaufen. Fürs Wiederbringen von der Katze. Ja, also dann will ich sie schleunigst wiederbringen. Ich werde sie am Schwanz bis dahin ziehen, wo sie weggelaufen aber ist. Okay. Ich werde ein ganz großer Katzenwiederbringe-Kobold. Ja. Und dann werde ich ein ganz großer Berge-Schokolade-Ess-Einkaufs-Kobold. Aber du wolltest es doch verjagen. Ja, heimjagen wollte ich sie. In dies 20-Marks-Heim wollte ich sie zurückbringen. Jawohl. Also ich glaube, zum Würstekaufen. Pumuckl, ich glaube, das Wiederhinbringen überlasst schon besser mir. Denn die Leute geben kaum jemanden 20 Mark, der unsichtbar ist. Das ist aber sehr dumm von den Leuten. Aber bitte. So, und jetzt habe ich keine Zeit mehr zum Reden, sondern nur noch zum Katzenfangen. Katze, hallo! Und damit ist der Pumuckl wie der Wind zurück in den Hof gerannt. Aber dort war keine schwarze Katze mit weißen Pfoten. Sie war wie vom Erdboden verschwunden. Auch der Meister Eder sah nirgendwo mehr eine Spur der Katze. Beide waren sehr enttäuscht. Und als die Hausmeisterin gerade ihren Kopf zum Fenster herausstreckte, fragte der Meister Eder: Haben Sie irgendwo eine schwarze Katze mit weißen Pfoten gesehen? Na. Vor 5 Minuten war es noch da. Ein weißes Schwanzspitzel hat es auch. Er kehrt die Erne? Nein, so eine Katze wird von jemandem gesucht und zufällig hab ich es vorhin da im Hof herin gesehen. Mei, so eine Katze kann überall hinlaufen. Ja schon. Die kann genauso gut jetzt im Nachbarhof drin sein, wie es in ein Kellerfenster reingerufen sein kann. Ja, aber... Bei einer Katze braucht man sich doch nicht aufregen, wenn die streint. Die findet da überall wieder heim. Ah, wenn es nicht ein Fremder oder irgendwelche Kinder mit heimnehmen. Ah, der ist schon vorgekommen, dass eine Katze nachher wieder ausreißt. Also jedenfalls, wenn Sie die Katze sehen, nachher wissen Sie, dass die jemand sucht und dann kann man sie ja den Leuten zurückbringen, ne? Es hängt der Zettel da vorne am Baum. Ist schon gut, Herr Eder. Kann ja sein, dass sie in unserem Keller ist. Mais hätten wir genug. Ja. Der Meister Eder und sein Pumuckl sucht noch ein bisschen im Hof herum. Leider vergeblich. Und dann gingen sie wieder zurück in die Werkstatt. Dem Pumuckl aber ließ die Vorstellung von einem Berg von Süßigkeiten keine Ruhe. Wenn die Katze im Keller sitzt wegen der genugen Mäusen, dann braucht man doch eigentlich nur in den Keller zu gehen und die Katze zu holen, oder nicht? Ja, freilich schon. Mhm. Aber der Keller ist ja zugesperrt, schau. Und ich hab keinen Schlüssel zum Keller im Vorderhaus. Kannst du dir denn den Schlüssel nicht leihen? Nein. Was soll ich denn da vorne in den Keller zu suchen haben? Eben die Katze, die da Katze. Geht's zu. Ich such doch nicht eine Katze, die nicht mir gehört. Wieso? In einen Keller, der mir nicht so geht. Wieso, warum? Aber du bist doch so klein, dass du durch ein offenes Kellerfenster leicht durchschlupfen kannst. Könntest du ja mal schauen. Ja, aber schauen nützt doch gar nichts. Katzen folgen ja nicht, wenn man bloß schaut. Na ja, du kannst es ja rausjagen. Ja. Machst du halt ein bisschen... Ja, und ziehst es ein bisschen in die Richtung vom offenen Fenster und gibst dir nachher einen kleinen Stups. Vielleicht stups nachher raus. Hm. Du bist doch so ein großer Katzenfange-Kobold. Nein. Ich bin nur ein Katzenwiederbringe-Kobold. Also wenn schwarze Katzen nicht in dunklen Kellern sind und nicht grüne Augen machen... Ja, du wärst dann doch nicht Angst haben. Nein. Oder? Ich habe überhaupt keine Angst. Nicht? Man muss nur bei Katzen sehr vorsichtig sein. Sehr. Weißt du, da gibt es nämlich also irgendein Koboldsgesetz. Also ein ganz, ganz vorsichtiges so, Gesetz, ja. Und ja, das heißt... Das kenne so, ich gar nicht. Doch, das kann ich dir mal erzählen. Das heißt, meide Katzen im Keller, im Hof, da ist es heller. Und sicher gibt's auch noch ein Koboldsgesetz, das heißt, ist lieber ein Gemüse, als um 20 Mark was siehst. Nein. So ein Gesetz gibt's ganz bestimmt nicht. Ja, jetzt gib mal Obacht. Ja. Machen wir's nur so. Wie? Du schaust in den Keller, ob's die Katze siehst. Ja. Du brauchst gar nicht nah zu ihr hingehen, nur wissen wir es mal, ob sie überhaupt drin ist. Ja. Und wenn du es gesehen hast, na kommst, na sehen wir schon weiter. Ja. Okay? Und wenn ich die Katze gesehen habe, dann mache ich alle Kellerfenster zu, damit sie nicht mehr herauskommen kann. Mhm. Und wenn sie nicht mehr herauskommen kann, dann können wir nachdenken, wie wir hineinkommen können. Ja. Nein, hineinkommen können. Also, ich saus jetzt mal lieber zum Kellerfenster. Ja, ist schon recht. Ich bin gleich wieder da. Der Pumuckl hatte Glück. Er musste gar nicht sehr lange suchen. Die Katze hatte irgendein Zeitungspapier entdeckt, mit dem sie herumraschelte, als wäre darin eine Maus versteckt. Sie spielte damit direkt unter dem offenen Kellerfenster. Der Pumuckl zog schleunigst das Fenster zu und rannte zurück zum Meister Eder. Hallo, Meister Eder! Die Katze spielt gleich unter dem Fenster. Du musst ganz schnell kommen und sie holen. Und wir kriegen dann 20 Mark und kaufen einen Schokoladenberg. 20 Mark und kaufen einen Schokoladenberg. Schnell, damit wir schnell einkaufen gehen können. Aber wenn ich die Katze raushol und wenn ich sie zu den Leuten hinbringe, dann krieg ja doch ich den Finderlohn und nicht du. Ja, und vielleicht kaufe ich mir nachher viel lieber was anderes dafür. Socken zum Beispiel und eine Krawatte. Nein. Außerdem hast du ja schon eine Socke und eine Krawatte. Ja. Und ich habe kein bisschen einen Schokoladenberg oder kein bisschen einen Wurstberg und kein bisschen einen Bierberg. Ein Bierberg gibt's nicht. Doch. Das ist nachher nämlich ein Biersee. Den habe ich auch nicht, einen Biersee. Also, pass auf. Wir teilen uns die Arbeit, weil ich nicht im fremden Keller was da will. Sonst meint man am Ende, ich will was rausangeln. Schau her. Was ich da inzwischen gemacht habe. Aha. Eine Schnur ist ja, und an der Schnur hängt der Wurstzipfel. Ja, den Wurstzipfel lass du jetzt in den Keller runter. Ach so, den lass ich in den Keller. Nein, den isst du nicht. Aber ja, wenn ich ihn essen würde? Nein, den braucht man für die Katz. Den ein Wurst für die Katz? Ja, damit wir es fangen können. So, sicher hat die Katz Hunger und du ihn fressen. Ja. Lass ihn zuerst hin, aber nachher ziehst du am Schnürl an und ziehst jetzt mal ein bisschen her zum Fenster rauf, so lang bis es rauf springt. Und wenn es herum ist, dann ziehst du den Wurstzipfel zur Werkstatt her. Die Wurst ist ein bisschen hart, mit der wird die Katz nicht so schnell fertig. Ja, und wenn ich die Katze habe, dann trägst du sie zu den Leuten und dann kriegst du was ab von meinem Schokoladenberg, ja? Weil du mir geholfen hast. 2 Stücke Schokolade kriegst du mindestens. Ja, also bring mir zuerst die Katz. Ja, natürlich bring ich zuerst die Katz. Der Pumuckl sauste mit dem Wurstzipfel und hinterdrein wehender Schnur zum Vorderhaus. Wie gut, dass das niemand gesehen hat. Er wäre zu Tod erschrocken. Denn es hat richtig wie eine fliegende, dünne Schlange ausgesehen. Und dann setzte sich der Pumuckl auf den Sims vom Kellerfenster und warf den angemundenen Wurstzipfel hinunter, direkt der Katze vor die Nase. Pss, pss, pss, pss, pss, pss, pss. Schau nur, Katzileini, was ich da Feines für dich habe. Ja, schnupper nur. Das ist sehr fein. So fein, dass ich es wegziehe. Und jetzt schön springen, Katze. Komm hier heraufspringen. Ja, da sitzt sie und schaut sich die Augen aus dem Kopf. Springen sollst du! Komm, hier raufspringen! Duck dich nicht so, als wärst du ein großer Tiger. Hier ist nämlich ein sehr großer Kobold. Glaub ja nicht, dass ich klein bin, bloß weil du mich nicht sehen kannst. Ich bin so groß. Nicht den Pumuckl fangen! Die Katze ist mir fast ins Gesicht gesprungen und immer hinter mir her. Ja, das sollst doch da, bis in die Werkstatt rein. Nein, ich habe ihr lieber die Wurst mitsamt der Schnur gelassen, weil es mir lieber ist, wenn sie mich nicht mitfrisst. Die soll doch die Wurst haben. Ist sie jetzt im Hof draußen? Ja, und sicher wartet sie dort draußen, bis ich herauskomme. Ah, du bist mir vielleicht ein Held. Aber das Wichtigste ist, dass jetzt aus dem Keller heraus ist. Ja, nicht wahr? Das ist das Allerwichtigste. Ich habe die Schnur immer wieder so wups, hochgezogen und dann habe ich sie nochmal so schwupps und dann hat sich die Katze, die hat eine richtige Wut gekriegt, die Katze. Ja, und dann hat sie sich so geduckt und einen solchen riesigen Sprung gemacht, dass die Katze fast, also... Eder. Hat jetzt doch nicht jemand meinen Namen gerufen? Ah, die Hausmeisterin. Ja, ich komm schon. Wo ist denn die Katz? Da vorn. Gerade wie ich das Fenster aufmache, sehe ich die Katz. Schwarz haben sie gesagt, mit weißen Pfoten. Ja. Da vorn am Hof da ist. So. Schnell, Herr Eder, sonst läuft's raus. Ja. Schnell. Da kommt der Fritz. Fritz, halt die Katz auf. Ja. Mensch, Schorschi. Das ist vielleicht die Katz, wo die Belohnung ausgesetzt ist. Weißt du schon, wir gerade den Zettel gelesen haben? Lasst es nicht aus! Nein, ich hab schon fest. Du, das ist eine schwarze Katz mit weißen Füßen. Und 20 Mark Belohnung gibt's. Schorschi, 20 Mark Belohnung. Das haut hin. Halt's gut fest, die Katz! Ja, Eder, auf der Katz steht eine Belohnung. 20 Mark! Ja, ich weiß schon. Die tragen wir gleich hin. Da kriegt nachher der Schorschi 10 Mark und ich 10 Mark. Weißt du, was ich mir drum kauf? Das Spiel, wo man mit dem Pfeil auf eine Scheibe wirft. Weißt du schon? Ich spare auf ein Fahrradl. Da habe ich auf einen Sitz 10 Mark mehr. Na ja, nachher tragt's die Katzen noch hin. Nehmt's den Zettel vom Baum mit, damit der Katzenbesitzer auch richtig an seine Belohnung erinnert wird. Herr Eder. Sie haben mir die Katz eigentlich auch gesehen gehabt. Gesehen schon. Aber wer es zuerst gefangen hat, das gilt. Lasst euch jetzt nur nicht aufhalten. Und lasst vor allen Dingen die Katze nicht auskommen. Nein, das kannst du wissen nicht. Als der Meister Eder ohne Katze in die Werkstatt zurückkam, wo der Pumuckl vorsichtshalber zurückgeblieben war, war die Enttäuschung natürlich groß. Oder genauer, der Zorn vom Pumuckl. Ja, aber du kannst doch nicht einfach meine Katze herschenken. Hattest du ja nicht. Und meine 20 Mark und meinen Schokoladenberg. Ich hab doch die Katze gefunden, ich und nicht der dumme Fritz. Und ich hab die Katze aus dem Keller gelockt, wo ich doch so scheußliche Angst gehabt habe. Das schon. Der Fritz, der, der hat ja kein bisschen Angst haben müssen und die Katze hätte ihn auch nie auffressen können. Na. Und überhaupt, ich habe mich so auf den Biersee und auf das alles gefreut. Geht's. Aber es heißt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Mal? Das ist es so. Ich will gar nicht malen. Nee. Der Fritz kann ja ruhig mal malen, aber das schöne Geld soll er nicht kriegen. Pumuckl, ich verstehe deinen Zorn, aber die zwei Buben haben sich auch gefragt. Aber ich hätte sie haben auch den Zettel gefreut. Genauso gelesen gehabt wie mir. Aber nicht und so die Quarz habe ich ihnen nicht gut wieder wegnehmen können. Das wäre äußerst unanständig gewesen. Das musst du doch einsehen. Ich will es aber nicht einsehen. Ich will Schokolade und Bier und Wurst. Komm, Pumuckl. Das kriegst du auch so. Schau, du schau her, da hab ich eine ganz Flasche Bier. Will ich nicht. Eine Flasche ist kein See. Und du schau her, die Wurst da, die darfst ganz aufessen. Nein, das will ich gar nicht. Ich habe überhaupt gar keinen Hunger mehr. Nun, man kann den Pumuckl ja schon ein bisschen verstehen, obwohl es natürlich keinen Zweifel gibt, dass der Meister Eder den Finderlohn auch den endgültigen Findern überlassen musste. Eigentlich wäre die Sache damit erledigt gewesen, wenn nicht nach ungefähr einer Viertelstunde die beiden Buben mit recht betretenen Gesichtern zum Meister Eder in die Werkstatt gekommen wären. No, habt's jetzt eure Belohnung gekriegt? Na, das war so eine Gemeinheit. Ist euch die Katze am Ende wieder rausgekommen? Na, wir haben's hingebracht. Ja? Und den Zettel haben wir dabei gehabt. Und der Mann hat die Tür aufgemacht. Und wie er die Katze gesehen hat, hat er gesagt, aha, ihr also habt meine Katze verschleppt. Wir haben noch gar nicht den Mund aufgemacht gehabt. Ja, habt's nicht erzählt, wo ihr die Katze gefunden habt? Ja, ich hab es gesagt. Ich hab sogar gesagt, dass wir sie als Zeugen haben. Ja, und was? Na, zuerst hat er gesagt, wir sollen nicht frech lügen. Mhm. Und dabei hat er mir den Zettel aus der Hand gerissen. So? Er hat gesagt, wir hätten ganz bestimmt die Katze behalten, wenn er nicht die Belohnung ausgesetzt hätte. Und jetzt war er uns auf die Schliche gekommen. Also, das ist doch ein Startstück. Ja, und wie er nachher gesagt hat, dass ich sie mitbringe als Zeugen, hat er schnell jedem von uns einen 50er gegeben und hat gesagt, den Weg zu einer können wir uns sparen. Also, das wollen wir jetzt da sehen. Wie heißt denn der Mensch? Bichler, in der Kirschbaumstraße. So, Bichler. Mhm. Mal schauen, ob er ein Telefon hat. Schauen wir mal, Ja, der hat noch gesagt, dass sie wahrscheinlich mit uns unter einer Decke stecken. Ah, da haben wir Bichler Kirchbaumstraße 2, 67, 43 einmal. 6, 7, 3, 4, 1. So, hat er das gesagt? Das werden wir gleich haben. Bichler? Hier, Eder. Einer ist doch gerade ihr Katz wieder zurückgebracht worden. Stimmt's? Nein, die ist ja noch nicht gestohlen worden. Die Katz ist in unseren Hof rumgestreunt und die zwei Buben sind zufällig dazugekommen. Ja, das ist schon möglich, aber... Haben Sie die Belohnung ausgesetzt oder nicht? Eigentlich habe ich das, aber nicht für so Lastbuben. Sie, jetzt machen Sie aber einen Punkt, gell? Zwei Buben, die einer ihr Katz zurückbringen, sind keine Lastbuben, sondern wahrscheinlich anständigere Menschen als Sie. Ach, Sie? Jetzt machen Sie aber einen Punkt. Nein, jetzt hören Sie mal gut zu. Wenn Sie so schäbig sind und Ihr Wort nicht halten, obwohl Sie das öffentlich versprochen haben, und wenn Sie dann noch obendrein versuchen, die ehrlichen Finder zu beleidigen, dann wollen wir sehen, ob wir nicht auf eine andere Art zu unserem Recht kommen. So einer wie Sie, das ist ja kriminell. Da gehe ich ja zur Polizei. Was regst du denn so auf? Sind Sie denn der Vater? Nein, ich bin weder verwandt noch sonst was. Ich bin bloß Zeuge. Und die Hausmeisterin von unserem Haus ist auch Zeuge, dass es sich um einen ehrlichen Fund handelt und dass Sie jetzt von denen 20 Mark drucken wollen. Ja, schämen Sie ihnen denn gar nicht? Jetzt rege ich Ihnen doch nicht so auf. Ich wollte ja bloß nicht einen solchen Wirbel heraufbeschwören, wenn die Kinder auf die alberne 20 Mark bestehen. Ja, die bestehen drauf. Na, bitte schön, dann sollen Sie sich gleich die 20 Mark holen. Ja, die werden sich die 20 Mark holen. Und zwar gleich. Ja, ist schon. Und Sie nehmen in aller Form bei der Gelegenheit die Verdächtigung zurück, dass die Kinder die Katze gestohlen haben. Sonst behalte ich mir, beziehungsweise den Eltern der Kinder, weitere Schritte vor. Mei, oh mei, dem haben Sie es aber gegeben. Der gibt euch jetzt das Geld. Verlasst euch drauf. Wenn er uns jetzt aber wieder zusammenschimpft, ah, der wird Sie hirten. Nicht mehr hingehen. Was machen wir jetzt? Wir warten, bis der Hans ankommt. Der geht bestimmt mit hin. Wetten, der Herr Bichler, der wird ganz klar, wenn er meinen großen Bruder vor der Tür sieht. Ja, das macht's. So, und jetzt muss ich weiterarbeiten. Die Katze hat mir Zeit genug gekostet. Vielen Dank, Herr Eder, dass Sie das für uns gemacht haben. Ah, nicht der Rede wert. Solche Burschen wie den Samen Herrn Bicker lege ich gerne das Handwerk. Wiederschauen, Herr Eder. Wiederschauen. Wiederschauen. Dann lassen wir es gelegentlich wissen, ob alles klar gegangen ist. Ja, Herr Eder. Und wenn ich dich es jetzt wissen lasse, dass alles ganz krumm gegangen ist, was sagst du dann? Der brave kleine Pumuckl geht leer aus und das regt dich gar nicht auf, während es dich sehr aufregt, wenn die Buben leer rausgehen. No, wenn das nicht ein starkes Stück war. Ich hasse das. Wenn erwachsene Leute so schäbig sind, weil sie meinen, mit Kindern könnte man sowas machen. Wenn ich die Katze hingebracht hätte, dann hätte er sich sowas nicht getraut. Aber weil es Kinder sind, probiert er mich einschüchtern. Nein. Sowas Scherz. Vielleicht sollte ich dem Mann die Katze wirklich stehlen. Dann muss er nochmal 20 Mark bezahlen als Strafe. Was? Und dann bekomme ich auch 20 Mark. Und dann können wir einkaufen gehen. Und dann... Du musst mir nochmal eine Wurst an die Schnur binden. Und ich lock sie damit. Nein, das tue ich nicht. Aber ich habe doch schon jetzt eine ganz große Übung im Katzenfangen. Ja, und eine Wohnung ist ja auch nicht so dunkel wie ein Keller. Und wenn die Katz wieder einen großen Sprung macht, einen Sprung. Dann kriegst du Angst, gell? Nein, dann mache ich vielleicht diesmal auch einen Sprung. So? Also einen ganz mutigen, einen ganz großen Sprung. Ich weiß und nicht recht, Pumuckl, ob denn? Katzen nicht da ab und zu Kobolde beißen. Also, ich darf an deiner Stelle lieber auf die 20 Mark verzichten und dafür in Gemütsruhe, schau her, diese schöne Tafel Schokolade aufessen. Ui, ui, diese ganz und ganz alleine. Ja, freilich. Ja, das ist vielleicht wirklich besser als so dumm herumspringen. Na, das ist zwar kein Schokoladeberg, sondern viel eher ein Schokoladezwerg, aber so gut. Aber vielleicht finde ich morgen einen viel besseren Finderlohn. Vielleicht finde ich morgen einen goldenen Ring. Okay. Oder eine kleine goldene Ticke-Uhr. Oder auch eine Tacke-Uhr. Oder was? Eine Ticke-Tacke-Uhr gibt es ja auch. Oder vielleicht finde ich gleich 20 Mal. Das wäre ja das Allereinfachste. Ja, du kannst ja mal suchen. Ja, suchen kann man schon mal. Aber zu dieser Suche ist der Pumuckl gar nicht mehr gekommen. Nicht, weil er die Lust dazu verloren hätte, sondern aus einem ganz einfachen Grund. Es ist ihm, beziehungsweise dem Meister Eder, ein Teil von dem Geld ohne langes Suchen zu guter Letzt doch noch in den Schoß gefallen. Die Mutter vom Fritz kam nämlich eine Stunde später in die Werkstatt und sagte: Herr Eder, die Burm und ich, wir bestehen drauf, dass das Geld mit Ihnen geteilt wird. Aber Frau... Erstens haben Sie die Katze genauso gesehen gehabt wie die Burm. Schon. Und zweitens haben Sie sich dann gleich so für die Kinder eingesetzt. Aber gingen Sie zu, das war doch selbstverständlich. Nein, das müssen Sie annehmen. Anständigkeit um Anständigkeit. Die Kinder freuen sich über das Geld viel mehr, wenn sie auch Freude haben. Also, wenn Sie das so sagen, dann... Und wenn es bloß ein paar Socken sind, die Sie sich drum kaufen. Nein, Socken kaufe ich mir nicht. Aber ein Berg Schokolade oder ein Berg Wurst oder einen ganzen Biersee. Na, da wünsche ich aber einen guten Appetit dazu. Es war gut, dass der Pumuckl bei diesem Gespräch unsichtbar war. Denn er machte einen solchen Freudensprung, dass die gute Frau sicher mächtig erschrocken wäre. Nun, einen ganzen Biersee kann man um ein paar Mark nicht kaufen. Aber für einen kleinen Kobold muss ja weder ein See noch ein Berg wirklich groß sein. Was der Meister Eder eingekauft hat, war jedenfalls groß genug, um den kleinen Pumuckl sehr glücklich zu machen. Ja, das war also die Geschichte vom Finderlohn. Und wie es weitergeht mit dem Meister Eder und seinem Pumuckl, das erfahrt ihr das nächste Mal. Bis dahin, auf Wiederhören.